Discotheque. Speed. Thank you. So long since you've been gone. live my life since you're gone. It's your goal. Thank you. Ich denke mal, gut 10 Minuten ist er noch bei uns. Kotze aus Hamburg. Hier live von der 18. Mayday, die wir live übertragen. Ihr hört Fritz. Es liegt vor uns auch Tomcraft aus München. Die Martini Bros aus Berlin. Dann werden wir reinhören noch in die Sets von Hausmeister. Dann ein Klassiker aus Holland, Secret Cinema, um 5 Uhr morgens. Und Tobias Thomas macht hier die kleine Schlussrunde bis um 6 Uhr.